Telekom, Fernsprecher, Torstraße, Ecke Schönhauser Allee an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Flyer, der hier mit Tesafilm am Fernsprecher befestigt ist, mit der Aufschrift Your Music is Calling, 18.01.08, Glashaus Arena Berlin, Eichenstraße 4. Auf der Rückseite ist vermerkt, ein Konzert mit Westbam, Felix der Housecat, Armand van Helden und Ferry Corsten. Zur weiteren Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Theresia, Tagebrenner, ihre Qualitätsmarke von Rossmann. Und in sehr kleiner und beinahe nicht zu lesender Schrift steht dort: Vor Anzünden Docht aufrichten. Dauerbrenner nur einmal entzünden, Brennmasse sauber halten. Nur im Freien und in geeigneten Laternen verwenden. Brennzeit abhängig von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Wind und so weiter. Ansonsten, außer einigen Menschen, die hier am Rossmann vorbeischlendern und einigen vor einer Ampel wartenden Autos. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.